Kundgabe 3217. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.8.1944. Segen der göttlichen Gabe des Wortes Gottes. Ein großer Segen wird die Menschen überströmen, die sich der Gnade Gottes nicht verschließen, die sich durch das Wort Gottes belehren lassen und sich bemühen, es in die Tat umzusetzen. Denn sie werden von Stund an einen Halt haben. Sie werden, wenngleich das Erdenleben sie hart anfasst, überall Erleichterung verspüren. Das Schwere wird sie gewissermaßen nur berühren, aber bald überwunden werden. Denn durch das Wort Gottes erhalten sie Kenntnis vom Sinn und Zweck des Leidens. Sie wissen um die Notwendigkeit dessen, sie wissen aber auch, dass sie niemals hilflos sich selbst überlassen sind, sondern einen ständigen Helfer zur Seite haben, der auf ihren Bittruf zur Hilfe immer bereit ist. Und dieses Bewusstsein ist tiefer Glaube, der sich immer segensreich auswirken muss. Es ist also nur der Wille nötig, die Gaben von oben zu beachten. Dann wird sich auch der Segen der Gaben zeigen, denn der empfangende Mensch wird diese weiterleiten und viele Menschen einführen wollen in das Wissen, das er selbst empfangen hat. Es erfordert dies erst ein gutes Verhältnis der Menschen zueinander, und aus einem solchen schöpfen sie schon geistigen Vorteil, denn sie pflegen die Liebe und Liebe erlöset. Dann aber wird der Mensch auch stark sein, was auch über ihn kommt. Er wird unbeirrt seinen Weg wandeln, selbst wenn er abgedrängt werden soll. Er wird immer wissen, dass er den Mächtigsten über Himmel und Erde zum Begleiter hat und dass es wahrlich nicht zu viel ist, ihm die Treue zu halten, so wieder seinen geheiligten Namen gekämpft wird. Und dieses Wissen wird ihn freudig in den Kampf gehen lassen. Gott selbst segnet seine Arbeiter im Weinberg. Er hilft ihnen, dass sie nicht erlahmen, weil nur kurze Zeit ihnen zur Verfügung steht und sie diese nützen sollen, um recht viele Menschen einzuweihen in den Heils- und Erlösungsplan Gottes. Die Menschen auf der Erde werden diesen Zustrom vermehrter Gnaden zwar wenig spüren, bevor sie sich entschlossen haben zur Annahme des göttlichen Wortes. Dann aber werden sie hellwach, und sie können wieder aufklärend tätig sein im Willen Gottes. Das Chaos der Endzeit wird viele Menschen auseinanderbringen und in eine irdische Not versetzen, die ihnen fast unerträglich dünkt. Und doch ist ihnen gleichzeitig das beste Mittel zugänglich gemacht worden, das Wort Gottes. Und dieses göttliche Wort bringt den Ausgleich zuwege. Es heilet dort, wo Wunden geschlagen sind. Es gibt Licht, wo Dunkelheit ist. Und es gibt Kraft, wo zuvor ein Schwächegefühl den Menschen bangend in die Zukunft sehen lässt. Und es wird der Mensch den Segen des göttlichen Wortes spüren, denn es wird dieses die einzige Rettung sein, wenn alles unterzugehen droht. Doch die Liebe Gottes bedenket die Seinen, das heißt, alle, die zu ihm flüchten in der Not. Er spricht selbst zu ihnen, und also ist sein Wort geistige Kraft, die alles, auch das Schwerste auf Erden, zu bannen vermag. Denn es ist seine Ausstrahlung, sein Geist, der darum überall wohltätig empfunden werden muss, wo sich der Mensch ihm willig öffnet. Amen.